Ich habe eine Leidenschaft für Trivialliteratur und ganz besonders für Kriminal- und Science-Fiction-Geschichten. In der Kriminalgeschichte werden die Ventile vorgeführt, durch die in scharfem Dampfstrahl die allgemeine Gewalttätigkeit der Gesellschaft hindurchzischt. Der Deckel will sich vom Topf heben, indem die Aggressivität siedet, er kann aber nicht in die Höhe, denn er ist von Kirche, Staat, Schule, Gesellschaft fest angeschraubt worden. So muss eine winzige Schwachstelle herhalten, ein bewegliches Dampfdruckventil, und der gebündelte Dampfstrahl rast mit ungeheurer Wucht gegen die Decke, wo dann ein feuchter Fleck übrig bleibt. Was sich in der Kriminalgeschichte in einem einzigen Fall exemplarisch entlädt, das lässt sich in der Science-Fiction-Literatur bis in die letzte Konsequenz hinein durchspielen, vor allem in jener Zukunftsliteratur, die nicht einfach mit Hilfe fantasievoller Technologiespielereien letztlich doch nur die alten, abgeschmackten Themen transportiert und daher genauso gut im 19. Jahrhundert spielen könnte, nur natürlich mit Robotern und Laserkanonen gewürzt, sondern in der Social-Fiction-Literatur, die sich mit Gesellschaftsmodellen beschäftigt und diese exemplarisch ausprobiert. Die Schwachstellen sind in dem, was man täglich sieht, bereits vorhanden, aber ihre Auswirkungen in die Zukunft werden überprüft. Man denke nur an Orwell oder an H.G. Wells. Die fantasievollen Apparaturen in diesen Geschichten, die unglaublichen Zukunftsstädte und futuristischen Fortbewegungsmittel sind letztlich nur Accessoires. Vorgeführt werden in Wahrheit die gesellschaftlichen Entwicklungen ins Extreme vorangetrieben und uns heutigen als Zerspiegel vorgehalten, indem wir uns und die Folgen unserer verantwortungslosen Handlungen zu erkennen vermögen. Mir lag in den Bienenkönigen am Herzen, mit Hilfe einer breit angelegten Gesellschaftsvision von Herren und Knechten bzw. Mägden die Folge unserer patriarchalisch ausgerichteten und auf Ausbeutung von Schwächeren basierenden Kultur in letzter Konsequenz vorzuführen. Eine kleine Wissenschaftlerkaste und ihre Frauen regieren die Welt und verschulden deren Untergang, eine Vision, die schon nicht mehr futuristisch anmutet, sondern jeden Tag Wirklichkeit werden kann. Sie sind der Herrn nicht nur der Technologie, auf die die Welt zwecks Erhaltung ihres Lebensstandards angewiesen zu sein glaubt, sondern sie verwalten auch noch das Gute und Schöne in Gestalt von Kunst und Kultur. Damit allerdings beschäftigen sich mehr ihre Frauen, die sprechen wie die Programme der philharmonischen Konzerte, obwohl ihnen der einst revolutionäre Gehalt der Kunst, die sie konsumieren und von der nur mehr ein paar Fetzen übrig sind, schon längst abhanden gekommen ist. Die Frauen dienen auch der Fortpflanzung zur Erhaltung der Art. Durch die letzte entscheidende Umweltkatastrophe ist diese Kaste von Herren und ihren Geschöpfen, den Frauen, auf sich gestellt. Nur sie allein sind noch übrig, denn sie waren tief unter der Erde und daher geschützt. Fern davon, etwas aus ihrer Schuld am Untergang der Welt gelernt zu haben, gehen sie unverzüglich daran, quasi naturhaft, wie Meerschweinchen, die unermüdlich im Laufrad laufen, ein neues Schreckensregime zu etablieren, im Kleinen genau dieselbe Ausbeutung zu realisieren, die sie schon zuvor im Großen praktiziert haben. Sie etablieren ein neues, noch exakter durchdachtes Modell von Herrschaft, in der ihre Frauen und Söhne nichts mehr sind als verlängerte Organe ihrer Herren und Meister. Wie und ob es nun gelingt, Wesen, die aufgrund ihres Geschlechts und andere, die aufgrund ihrer ökonomischen Situation verachtet und unterdrückt sind, miteinander zu solidarisieren und zum Schlag gegen die Herrschaft ihrer gesellschaftlichen Überväter zu treiben, das will dieses Hörspiel exemplarisch durchexerzieren. Bis sie wieder hinaufsteigen können in die Welt, in deren Leere sie vielleicht wieder eine unzumutbare Belastung sein werden. Oder auch nicht, es liegt ganz in ihren eigenen Händen, nicht in denen ihrer Väter.